käuflich. Linkes Geschlecht, Zeug und Intoleranz. Rechte Parolen, Körperdiskrepanz. Linke Ideale oder Recht am Geist. Ob Rot oder Braun, ist beides gleich. Ist mir gar nicht egal. Da wollen wir mal, da teile ich nicht, denn ich scheiß auf Radikal. Linkes Geschlecht, sagt man intolerant. Rechte Parolen, nur von Diskrepanz. Linke Ideale oder rechter Geist. Ob rot oder braun, ist beides gleich. Ob rot oder braun, ist beides gut.